Jetzt haben wir schon wieder den heiligen Lukas mit demselben Zitat wie 10 Fragen vorher. 14 Fragen vorher. Lukas 10, 16, ganz wichtig. Sind wir verpflichtet, die Lehre der Kirche zu hören? Ja, ohne Zweifel sind wir unter Strafe der ewigen Verdammnis verpflichtet, die Lehre der Kirche zu hören. Weil Jesus Christus zu den Hirten der Kirche in der Person der Apostel sagte, wer euch hört, der hört mich, wer euch verachtet, der verachtet mich. Wenn der Bergoglio oder der Montini wirkliche Päpste gewesen wären, dann würde kein Weg daran herumführen, dass man auf sie hören müsste. Weil sich Christus mit den wahren Hirten der katholischen Kirche, der von ihm gestifteten Kirche, identifiziert. Ja. Pius-Brüder, die den Papst schlecht reden, über ihren Papst, den sie als Papst ausgeben und anerkennen, den verachten, das fällt auf Christus zurück. Es geht nicht anders. Das muss man sich anders überlegen. Die katholische Lösung ist nicht die von diesen Leuten, diesen falschen Traditionalisten.